Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Zeitgeist und Romanze. Neue Elektronik aus Deutschland. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elber. Nochmal Digitalism, die mittlerweile auf dem internationalen Parkett agieren. Die Franzosen haben übrigens die beiden Hamburger zuerst entdeckt und auf das Label von Daft Punk und Co. geholt, wo sie auch prima hinpassen. Aber Digitalism haben ihre eigene Note. Wir hörten von ihrem aktuellen Album I Love You Dude den Song Miami Showdown. Ich habe in der ersten Stunde schon mal moderat gespielt. Atmosphärische Klänge, schräge Beats und live unglaublich stimmige Bilder, die den Klang der drei Soundtüftler sehr gut in Szene setzen. Kaum hatten sie ihr Debüt draußen, stand auch schon ein Tourplan, der Moskau, Los Angeles und viele andere internationale Stationen vorsah, auf dem Moderat mit ihrer ausgetüftelten Live-Show brilliert haben. Moderat waren der deutsche Exportschlager für elektronische Musik und hört man sich ihr Debüt an, weiß man auch warum. Hören wir den Track Les Grandes Marches. Thank you. Wie ich schon erwähnt habe, sind Mode Selector aus Berlin zwei Drittel von Moderat. Sie haben in diesem Jahr ihr neues Album Monkey Town herausgebracht. Ein großer Fan ihrer Musik ist Radiohead-Sänger Tom York, der immer wieder bei Mode Selector im Studio aufkreuzt, um mit den beiden zu produzieren. So entstand unter anderem der Song This vom aktuellen Album, der die charismatische Stimme Yorks im Mode Selector-Kontext präsentiert. Heftig verfremdet, mal sehr präsent, spielerisch und episch, eben unverkennbar Mode Selector. Der deutsch-amerikanische DJ und Produzent Markus Schulz hat sich erst als Remixer für Madonna, Fatboy Slim und Everything But The Girl einen Namen gemacht, bevor er selbst unter seinem Namen aktiv wurde. Der gebürtige Deutsche, der abwechselnd in Miami oder Berlin wohnt, ist schon seit Jahren einer der festen DJs im bekannten Amnesia Club auf Ibiza. Mit Do You Dream hat er im letzten Jahr sein zweites Album veröffentlicht, auf dem er wieder treffsicher die Kombination zwischen Tanzfläche und Popsongs schafft. Immer mit der Idee, seinen Sound ganz im Sinne seiner Vorbilder Pink Floyd so episch wie möglich zu gestalten. Seine Musik zielt auf die Rave- und Trance-Gemeinde, aber wenn jemand in diesem Kontext romantische Aspekte treffsicher unterbringen kann, dann gehört er definitiv zu den Besten seines Genres. Hören wir Markus Schulz mit Dark Heart Waiting. Ich habe es in der ersten Stunde schon erwähnt, wenn es um Tech House, also einer der Spielarten des House geht, dann hat der deutsche Time Writer neben Terry Lee Brown Jr. hier die Nase vorn. Die atmosphärischen Stücke des Time Writer haben viele Fans und als DJ genießt der Mannheimer besonders im Ausland großes Ansehen. Im letzten Jahr erschien sein Album Tiefenschön und wenn GF Courchois, der Macher von Time Writer, die Beats ganz in den Hintergrund mischt und sich auf die reine Atmosphäre konzentriert, kommen seine Stärken voll zum Tragen. Beispielsweise bei diesem Track hier, Time Writer mit Ausatmen. Wenn es um atmosphärischen Techno Made in Germany geht, dann sollte man den Namen Henrik Weber erwähnen. Er veröffentlicht unter dem Pseudonym Panther du Prince und ist damit, wen wundert's, international erfolgreich. Seine elektronische Feinweberei ist unglaublich gut in Szene gesetzt und hat viel romantische Aspekte. Hören wir vom Album Black Noise den Track Welt am Draht. Thank you. Erfolgsgeschichte eines Paul Kalkbrenners ist wirklich schon ein Phänomen. Erst als DJ von vielen, dann verpasst er vor kurzem, als sein neues Album Icke wieder erschien, nur knapp die Pole Position der deutschen Charts. Ich denke, seine Rolle in dem Film Berlin Calling hat ihn als Person nach vorne gebracht und hat er sich nun selbst gespielt oder nicht, ist hier eigentlich zweitrangig. Der Film war erfolgreich und hat Berlin als die Hauptstadt des Techno endgültig manifestiert und Kalkbrenners Musik einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Hören wir vom Sampler Werkschau des Berliner B-Pitch-Labels den Track Plätscher. Dreht man beim Namen Michael Jackson einfach mal die ersten beiden Buchstaben rum, kommt Jekyll Maxon heraus. Das ist das Pseudonym eines Münchner Produzenten, der seine ganz eigene Idee von Dub, Ambient und Techno hat. Besonders gut auf den Punkt bringt er das mit seiner Just-in-Time-EP, die im letzten Jahr erschien. Geradezu hypnotische Qualitäten hat er bei der Track Sugar Hill Mountain. Einer der charismatischen Köpfe der Kölner Elektronikszene ist Super Pitcher, der in seinen Stücken immer wieder einen Songansatz durchscheinen lässt und auch immer wieder romantische Momente hat, die er beispielsweise auf seinem letzten Album Kilimanjaro präsentiert. Zwar hat Köln längst seine Führungsrolle, was eine spezielle minimale Art des Techno angeht, längst verloren, aber Super Pitcher war immer ein Flaggschiff der Szene und kann mit seiner Musik auch viele Leute begeistern, die nicht unbedingt auf Techno stehen. Hier ist er. We'll be right back. Superpitcher mit No Joanna. Kurz vor Schluss nochmal zurück zu Dylan, die, wenn man den Klang ihrer Stimme schätzen sollte, bestimmt 100 Jahre alt ist. Die atmet große Singer-Songwriter-Qualitäten und ist da, wo sie mit ihrem Debüt This Silence Kills angekommen ist, das ist schon wirklich interessant und lässt viele andere aktuelle Sterne des Singer-Songwriter-Universums irgendwie alt aussehen. Und ich betone nochmal, Dylan kommt von der elektronischen Musik, bedient sich aber immer noch elektronischen Momenten und Instrumenten und macht etwas ganz anderes draus. Ich glaube, die Wahlberlinerin hat sicher noch eine große Zukunft. Hören wir den Track Gumache. Das war es auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks. Hören wir zum Schluss nochmal einen Track von Molecular Structures von dem Album Memories Long Lost mit Train Station Thoughts. Ich hoffe, diese 2 Stunden Exkursion zum Thema Zeitgeist und Romanze, neue Elektroniker aus Deutschland, hat Ihnen gefallen und Sie inspiriert. Und es war nur ein kleiner Teil eines großen Puzzles, in dem es viel zu entdecken gibt. Thomas Helber war am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss.